kannst mich nicht sehen. Du hörst mich nur kommen. Spiel mit dem Spiel. Tanz dich benommen. Lass mich da sein. Lass mich rein. Wo ist morgen? Ein anderer Schein. Lauf und halt dich nicht an der Materie.